1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich sind wir zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht haben wir ein Thema. Das Thema heißt schockierende Gewalt. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die extreme Gewalt erlitten haben schon in ihrem Leben. Oder auch mit Leuten, die extreme Gewalt jemand anderem zugefügt haben. Also in der Familie, in der Partnerschaft, auf der Straße, wo auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt und euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, über extreme und schockierende Gewalt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Schockierende Gewalt, unser Thema heute Nacht, und mein erster Anrufer ist der Karl. Karl ist 21, guten Morgen. Morgen, hallo Domian. Hallo Karl. Ja, mir ist da was passiert vor 4 Monaten. Erzähl. Ja, ich bin halt das erste Mal Opfer gewesen in einer extremen Schlägerei. Mhm. Ich bin von einem Kumpel gekommen, wir hatten ein bisschen gefeiert und dann bin ich halt wegen einer Zigarette zusammengeschlagen worden. Mhm. Wie kam es? Erzähl es mir im Einzelnen. Ja, ich bin von meinem Freund losgefahren, morgens um 4 Uhr. Ja. Ganz gemütlich, und das ist 20 Minuten von mir bis nach Hause, und da muss ich halt an der Realschule vorbei bei uns. Ja. Warst du sehr angetrunken? Wie soll ich das sagen? Nicht angetrunken, ein bisschen angeschwitzt. Okay. Ich meine, es waren 3 Bier. Ja. Und das war nicht viel. Das ist nicht viel. Nee, und dann bin ich halt an der Realschule dort vorbeigefahren. Dort hat mich ein Jugendlicher angesprochen, ob ich eine Zigarette für ihn habe. Das war ja tiefe Nacht. Ja, das war tiefe Nacht, richtig. Ja. So, und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann hat er mich vom Fahrrad getreten. Mhm. Ja, und dann bin ich halt auf die Straße geknallt, ja, extrem, war kurz für einen Moment weg, halb bewusstlos, wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist, ja, und dann wollte ich mich wieder aufrichten und dann standen 8 Mann um mich rum und haben mich zusammengetreten. 8 Mann? Morgens um 4? Morgens um 4. 8 Leute standen um dich herum und haben dich zusammengetreten? Ja. Ich habe... Haben die irgendwas gesagt? Nee, gar nichts, überhaupt nicht. Das war einfach, wie ich das gemerkt habe, einfach nur blanke Gewalt, pure Gewalt. Einfach nur, das, so wie es für mich rüberkam, einfach nur Geilheit. Irgendeine Person, die am Boden liegt, irgendwie zusammenzutreten. 8 Männer? Ja. Oder konntest du das gar nicht so genau sehen? Ja, einer davon war, glaube ich, das waren, glaube ich, Jugendliche. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ja. Wie ging es dann weiter? 8 Leute treten auf einen ein, der auf der Straße liegt. Da fürchtet man ja das Allerschlimmste. Ja, ja, klar. Ich habe versucht, mich aus halt da irgendwie zu befreien. Ich habe komplett meinen Körper angespannt etc. Und hast du geschrien? Ja, klar. Ja. Und ich hatte das große Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann dir jetzt nicht die Uhrzeit nennen oder so. Auf alle Fälle kamen 2 Feldjäger um die Ecke gefahren. Feldjäger? Ja, Bundeswehr. Bundeswehr. Mhm. Mhm. Kam um die Ecke gefahren, halt wo die Scheinwerfer geleuchtet haben, das habe ich noch gesehen. Sind dann halt diese 8 Personen haben von mir abgelassen und sind abgehauen. Und dann? Die Feldjäger haben mich dann halt aufgesammelt, ja, und haben Polizei und Krankenwagen gerufen. Wie schwer warst du verletzt? Ja, ich war 2 Monate im Krankenhaus. 2 Monate? 2 Monate, ja. Welche Verletzungen genau hattest du? Ich hatte einen Schlüsselbeinbruch, ich hatte mehrere Prellungen, ich hatte zwei richtig große blaue Augen. Eine angeknackste Nase und ein Extremschädel-Hirntrauma. Ein Extremschädel-Hirntrauma? Ja. Was bedeutet das? Das heißt mit Hirnblutung. Oh weia. Ja. Welche Folgen haben diese Gehirnblutungen gehabt? Oder haben die Folgen gehabt? Ja, dass ich halt sehr viele Sachen jetzt vergessen habe aus der Vergangenheit. Mhm. Dass ich meine eigene Mutter nicht mehr erkannt habe. Im Krankenhaus? Im Krankenhaus. Du hast deine Mutter nicht erkannt? Nein. Überhaupt nicht? Nein, gar nicht. Da kam eine Frau ins Krankenzimmer und du wusstest überhaupt nicht, wer das war? Nein, absolut nichts. Was ist das für ein Gefühl? Da kommt eine Frau rein, die merkt dann, dass du sie nicht erkennst, und die sagt, ich bin deine Mutter. Was hast du denn da gedacht? Ich saß da erstmal, ich war erstmal perplex, weil sie hat mir halt ihren Namen gesagt etc. Ich wusste es erst nicht, absolut nicht. Und ich war am Überlegen und ich kam nicht drauf. Kamen denn dann so allmählich die Erinnerungen, nachdem sie etwas länger bei dir saß? Vier Tage später, ja. Gerät man da nicht in Panik? Ja. Weil man ja auch gar nicht so richtig weiß, wer bin ich eigentlich? Genau. Wusstest du denn, als du im Krankenhaus dann lagst, konntest du dich erinnern an die Vorkommnisse der Nacht? So halt, wo ich zusammengetreten worden bin und dass ich bei meinem Kumpel war, konnte ich mich noch komplett dran erinnern. Aber was danach kam und was davor, da kann ich nicht viel zu sagen. Bist du denn bewusstlos gewesen dann, nachdem die Feldjäger dich da aufgesammelt haben? Denn halt für eine halbe Stunde wieder, ja. Eine halbe Stunde bewusstlos? Mhm. Ja, hatten die Ärzte mir gesagt. Also du sagst, die Mutter hast du nicht wieder erkannt und was hast du sonst noch so vergessen aus deinem Leben? Meine Beziehung. Du warst zu der Zeit in einer Beziehung? Ja, ich war in einer zweijährigen Beziehung und ich habe mich jetzt von dieser Frau getrennt, weil, ich kann da nicht viel zu sagen, weil, bin ich ganz ehrlich, die sagen mir alle, dass ich mit dir zusammen war und es gibt auch Fotos davon und etc. Das ist überhaupt das Schlimmste daran. Also bei deiner Mutter hast du gerade erzählt, nach vier Tagen kam die Erinnerung wieder. Ja. Bei deiner Freundin nicht? Nein, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Genauso auch wie halt, dass ich ein Tischler bin vom Beruf. Da kann ich mich auch nur noch stückweise dran erinnern. Kannst du dich daran erinnern, was du in dem Beruf und in der Ausbildung gelernt hast? Teilweise, ja. Arbeitest du jetzt schon wieder? Nein, darf ich nicht, halt wegen meinem Schlüsselbein. Wie geht denn das jetzt? Also du hast dich von der Frau getrennt. Ich habe mich jetzt von der Frau getrennt, ja. Wahrscheinlich auch nicht so von heute auf morgen, sondern ihr habt viele Gespräche geführt. Ja, klar. Sie hat mir Fotos gezeigt. Wir haben uns lange unterhalten über dies und das, wo wir waren und was wir zusammen gemacht haben und so. Sie hat mir halt viel über uns beide erzählt. Und warum hast du dich von ihr getrennt? Weil ich keine Gefühle für diese Frau habe. Da kamen auch keine neuen Gefühle mehr auf? Nein. Gefällt sie dir? Weiß ich nicht. Weißt du, offensichtlich, irgendwann hat sie dir ja mal gefallen. In deinem früheren Leben, sage ich jetzt mal so, in dem Leben vor dem Überfall. Genau. Also, das sind ja schon gravierende Sachen. Den Beruf teilweise vergessen, die Freunde nicht wiedererkannt. Gibt es noch ein Beispiel? Ja, ich habe Führerschein gehabt und ich weiß nicht mehr, wie Autofahren geht. Das haben wir jetzt gestern mal kurz ausprobiert. Ich kann es einfach nicht mehr, ich weiß es nicht. Hm. Was noch? Ich erkenne Freunde nicht. Hm. Bekannte. Aber so den Rest der Familie hast du wiedererkannt? Ja, zum größten Teil, ja. Und hast du deine Wohnung oder dein Zimmer auch wiedererkannt? Ja. Ja, das schon. So meine Kindheit, das habe ich alles so wiedererkannt. Bis auf, da fehlen halt extreme Bruchstücke manchmal zwischen so aus Erzählungen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der auch sein Gedächtnis völlig verloren hatte und aus dem Koma aufgewacht ist. Mhm. Der wusste überhaupt nicht, oder ich glaube, das war eine Frau, was Deutschland ist oder dass sie in Deutschland lebt. Die wusste auch nicht, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, wie die heißt. Wusstest du das? Angela Merkel. Das war klar, dass solche Sachen schon. Ja, weil ich gucke im Moment halt sehr viel Fernsehen, im Moment halt, um halt wieder. Hast du denn das jetzt wieder gelernt oder wusstest du das schon, auch nachdem du wieder richtig zu Bewusstsein kamst? Nee, da wusste ich erstmal gar nichts mehr, gar nichts. Ich wusste nicht, welcher Tag ist, welche Uhrzeit, wann ich geboren wurde. Wie geht's dir denn heute? So lala, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man da lange in einer Reha-Maßnahme ist. Ist das so bei dir? Sozusagen, ja. Was für eine Art Reha-Maßnahme wird da durchgeführt? Ich bin im Moment beim Psychologen. Ja. Weil ich wache nachts auch schweißgebadet auf und halt dieses Zusammentreten oder das hält mich jetzt lange nachts wach und so. Jetzt lass uns mal über die Täter reden. Ja. Das ist ja nun ganz ein fürchterlicher Gewaltakt. Ja. Der noch viel schlimmer hätte enden können, als er jetzt geendet ist. Hat man irgendjemanden erwischt von den Jungs? Nein, gar keinen. Niemanden? Nein. Auch die Feldjäger konnten da nicht irgendjemanden festhalten, die sind vorher abgehauen. Die sind alle, haben dann alle Stift gemacht und sind alle abgehauen. Ja. Aber du hast Anzeige erstattet gegen Unbekannt? Ja. Gab es denn solche Vorfälle da in deiner Umgebung nochmal? Das gibt's bei uns häufiger. Laut der Statistik, hier, bei uns in der Gegend gibt es das häufiger. Ja. Also ganz, ganz willkürlich. Das heißt, da fragt jemand nach einer Zigarette, dem ging es wahrscheinlich gar nicht um die Zigarette. Sondern der hatte einfach Spaß daran, oder die hatten Spaß daran, jemanden zusammenzuschlagen. Ja. Wie erschreckend. Ja. An das Alter so kannst du dich auch nicht erinnern. Ich denke mal so zwischen 18, 19, so um den Dreh. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas erlebt hat, ist man total verängstigt. Ist das bei dir so? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe vor 2 Wochen, wollte ich Zigaretten holen gehen nachts. Ich habe mich 8 oder 9 Mal umgedreht. Ich bin dann sofort wieder nach Hause gegangen. Das ging gar nicht. Verständlicherweise. Weil ich drehe mich jetzt, wenn ich auch abends oder nachmittags irgendwo unterwegs bin, ich drehe mich jetzt nur noch, weiß ich nicht, wenn ich auch so ein Knacken oder sonst irgendwas höre, ich drehe mich einfach um. Wenn du dich, du kannst dich erinnern an diesen Vorgang des Zusammentretens. Ja. Kannst du dich erinnern, ob du da Todesangst hattest? Hatte ich, ja. Ja, hätte, glaube ich, jeder von uns. Ich hatte noch nie so eine Angst. Wie ist jetzt die Perspektive? Wie wird es weitergehen? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich möchte erstmal so schnell wie es geht wieder arbeiten gehen. Musst du denn jetzt nochmal irgendwie was nachlernen, um wieder in deinen Beruf zu kommen? Oder wie wird das abgehen? Ich lese im Moment viel. Ich versuche es halt so gut wie es geht, weil manche Wörter fallen mir einfach nicht ein oder ich weiß nicht, wie ich sie zusammensetzen soll. Ja, nicht nur Wörter, sondern du hast ja auch das Handwerk gelernt, wie man schreinert, genau. Wie man einen Tisch baut. Kannst du das noch? Ich habe mir halt Sachen angeguckt, die mir halt auch wieder eingefallen sind und manche Sachen weiß ich absolut nicht mehr. Aber du hast die Möglichkeit, in deine Firma zu deinem Chef zurückzukehren? Wenn ich jetzt noch länger krank bin, wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Das hat er mir auch klipp und klar von vornherein gesagt. Ja. Hast du die Hoffnung, dass das alles so nach einer gewissen Zeit doch wieder, dass du richtig Fuß wirst fassen können, oder bist du skeptisch? Ich weiß es im Moment nicht, weil mir gehen im Moment so viele Gedanken durch den Kopf. Ich denke irgendwo schon, ja. Wenn du an diese Täter denkst, was würdest du denen wünschen? Was ich denen wünschen würde? Ja. Gerechtigkeit. Dass diese Menschen halt, die mich halt zusammengetreten werden, irgendwie verklagt werden auf alle Fälle. Nicht irgendwie Gegengewalt, Gewalt erzeugt Gegengewalt. So ein Typ bin ich gar nicht. Auf alle Fälle verklagt werden. Das weil was die Menschen mir dort mit angetan haben, ist schon eine ganz schön krasse Sache. Ja. Und das ist auch echt heftig und tut immer noch weh. Du hast wahrscheinlich 1000 Mal über die Motive nachgedacht. Kann man sich das überhaupt ausmalen, was für ein Motiv das ist? Ich weiß es nicht. Ich habe da schon so viele Sachen und Thesen aufgestellt und so und weiß ich nicht, das ist irgendwo Spaß an der Gewalt oder so. Ja, Spaß an der Gewalt, Spaß an der Brutalität, ja. Machtausübung und so weiter. Irgend sowas Perverses wird es sein. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was ich dich gerade noch fragen wollte, Stichwort vergessen und lernen. Du hast ja bestimmt früher auch mal ein bisschen Englischunterricht gehabt. Ja. Fallen dir die Vokabeln noch ein? Nein. Das heißt, da muss man auch von vorne wieder anfangen. Ja, definitiv. Sagt der Psychologe eigentlich oder deine Ärzte, dass das nach so einem Vorfall erklärbar ist, dass du dein Gedächtnis teilweise verloren hast? Es kann wahrscheinlich, es kann wiederkommen, es kann aber auch durch diesen extremen Schock sein, ne? Das kann es auch sein. Also Karl, du bist in psychologischer Behandlung, sagst du? Ja. Das heißt, brauchen wir dir nicht weiterzuhelfen, du bist in guten Händen. Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du das einigermaßen wieder, oder was heißt einigermaßen, dass du es wieder richtig in den Griff bekommst. Ja. Und vor allen Dingen, dass du auch deine Angst verlierst, wieder alleine irgendwie rauszugehen. Ja. Das ist, glaube ich, schon gravierend. Da hätte jeder von uns, glaube ich, Riesenbammel. Ja. Ja. Nee, und da ich gestern deine Serie zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, und dass du halt so über Gewalt sprichst, dachte ich mir, ich rufe einfach mal an. Ja. Finde ich gut und ich danke dir dafür und wünsche dir, wie gesagt, alles Gute und gute Besserung. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt schockierende Gewalt. Wir haben ja gerade schon ein plastisches und furchtbares Beispiel gehört. Ich möchte gerne mit Leuten reden, denen Gewalt angetan wurde. Heftige Gewalt. Brutale Gewalt. Ich würde auch gerne mit dem einen oder anderen Täter sprechen, der anderen Menschen schon etwas angetan hat. Wie steht ihr heute dazu und was hat euch damals getrieben? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Malte. Malte ist 27. Guten Morgen. Hallo. Malte, du meldest dich auch zu dem Thema schockierende Gewalt. Warum? Richtig, ich, Entschuldigung, mir geht das Ganze ziemlich nah. Ich habe ziemliche Probleme zu Hause gehabt bei meiner Frau. Wir waren 4 Jahre lang verheiratet. Und sie hat jetzt die Scheidung eingereicht. Und schon in der Ehe kam es immer häufiger zu Handgreiflichkeiten. Weil meine Frau geht arbeiten oder ging arbeiten, ich halt nicht. Und wenn das Essen nicht rechtzeitig auf dem Tisch war, wenn sie von der Arbeit gekommen ist, oder wenn unser Sohn, wir haben einen 3-jährigen Sohn, wenn der sich irgendwie bekleckert hat, dann habe ich sofort eine drüber gekriegt. Also die Gewalt ging von deiner Frau oder geht von deiner Partnerin, deiner Frau aus? Richtig, ich muss dazu sagen, ich habe so eine ziemlich gute Stimme, aber ich bin selber nur 1,70 Meter groß. Wiege ungefähr 60 Kilo und meine Frau ist locker das Doppelte von mir, von daher konnte ich mich an sich nie wirklich wehren. Deine Frau schlägt dich? Ja, aber sie hat mich geschlagen. Wie gesagt, sie hat die Scheidung eingereicht. Ja. Vor jetzt, keine Ahnung, lass es 7 Wochen her sein. Ja. War das für dich eine Erleichterung? Nein, eigentlich nicht, weil ich liebe diese Frau auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, sie hat die Scheidung halt eingereicht und ich habe nicht so schnell eine Wohnung gefunden, wollte nicht so schnell ausziehen und daraufhin ist es so eskaliert, dass sie mir die Nase gebrochen hat. Und wo bist du jetzt? Ich habe jetzt mittlerweile eine eigene Wohnung seit 2 Wochen. Ich wohne jetzt alleine. Ja, sie hat dir die Nase gebrochen, weil sie sich rausgeschmissen hat. Die wollte weg, die wollte, dass du weg bist. Ganz genau. Wie oft gab es denn in eurer Zeit solche gewalttätigen Übergriffe von deiner Frau? Ich kann es dir nicht sagen, irgendwann verdrängt man das vielleicht alle 2, 3 Wochen ungefähr. Dass da irgendwas kam, das weiß ich nicht. Wie hat sie dich in der Regel geschlagen? Also meistens einfach nur mit der Faust ins Gesicht, aber wenn halt irgendwie gerade, weiß ich nicht, der Kartoffelstampf oder irgendwas anderes da war, dann habe ich auch das durchs Gesicht gezogen gekriegt. Hat sie das auch in Anwesenheit eures Kindes gemacht? Nein, darauf hat sie eigentlich schon geachtet, dass der Kleine nicht dabei ist. Ja. Wenn der Kleine sich bekleckert hat, dann ist sie ihn umziehen gegangen. Ja. Und er hat halt ein bisschen länger gebraucht, bis er aus seinem Zimmer da war. Und solange sie sicher war, dass er es nicht sieht, habe ich wieder eine gekriegt. Wie hast du dann jeweils reagiert, wenn sie das getan hat? Ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe einfach nur da gesessen und wirklich nichts gemacht, weil ich nichts machen konnte, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt wieder Worte gebe oder probiere, mich aufzulehnen, dass dann das Nächste kommt. Hättest du dich körperlich gewehrt, hättest du keine Chance gehabt? Du sagst, sie war doppelt so viel wie du. Also wie groß ist sie? Meine Frau ist 1,80. 1,80? Also sie ist größer als ich, wiegt ungefähr doppelt so viel wie ich. Und ich habe probiert... 120 Kilo? 120, genau. Mhm. Ich habe probiert im Laufe der Zeit irgendwie mit Muskelaufbautraining oder so ein bisschen was an meiner Figur zu ändern. Aber es klappt einfach nicht, keine Ahnung. Du sagst, ihr wart 4 Jahre zusammen? Wir waren 4 Jahre verheiratet. Verheiratet, genau. Wann fing das an mit der Gewalt? Eigentlich ungefähr ein halbes Jahr nach der Ehe. So ungefähr. Das davor war alles schön. Es war halt wie eine Beziehung, wie sie sein sollte, weißt du. Ich habe mich geborgen gefühlt und... Kannst du dich erinnern an das erste Mal, als du eine ins Gesicht bekommen hast? Ich kann mich einigermaßen daran erinnern. Wie gesagt, ich probiere das alles irgendwie so ein bisschen zu verdrängen. Was war denn das damals für eine Situation, die erste? Die erste, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das erste Mal war, als wir im Bett waren. Beim Sex oder wie? Beim Sex. Beim Sex? Beim Sex. Es hat ihr nicht so gepasst, wie ich wollte. Das ist ja unglaublich. Und da habe ich halt frontal die Faust mitten ins Gesicht gekriegt. Und ich dachte irgendwie, das gehört für sie dazu, weil ich weiß, dass sie auch ein bisschen auf die härtere Gangart sozusagen steht, aber weiß nicht, so ein Schlag ins Gesicht mit voller Pulle ist dann schon was anderes. Aber spätestens dann, oder genau in dem Moment sagt man doch, hast du einen Alltassen im Schrank? Was ist los? Warum machst du das? Wie hast du da reagiert? Ich habe in dem Moment einfach gar nichts gemacht, weil ich dachte, es gehört für sie irgendwo okay, dazu. Aber eine Stunde später oder einen Tag später, da fragt man doch, hör mal, war das ein Teil des Sexspiels oder hast du es ernst gemeint? Da es danach immer wieder öfter dazugekommen ist, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, es gehört mit zum Sex dazu bei ihr. Achso, das kam beim Sex dann auch immer wieder vor, dass sie dir eine in die... Dem ersten Mal kam es öfter vor, ja. Aber dann auch außerhalb der Sexualität, im normalen Alltag? Dann auch außerhalb, genau. da, aller spätestens, hättest du doch da mit ihr reden müssen. Was ist los? Warum machst du das? Weil sie zu dem Zeitpunkt schwanger war und ich wollte einfach meine Familie nicht verlieren. Ich liebe diese Frau und unser Kind ist in dem, ist da herangewachsen und ich wollte das einfach nicht kaputt machen. Also habe ich es mir weißt gehen du, lassen sozusagen. Ich wollte wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, hast du noch alle Tassen im Schrank? Entschuldige, wenn ich das so krass sage. Ja. Du erzählst mir, dass deine Frau dich so behandelt, dass sie dich über 4 Jahre wirklich richtig heftig geschlagen hat. Jetzt hat sie dir gerade die Nase gebrochen. Und da erzählst du mir was von ich liebe, diese Frau. Was für mich eigentlich jetzt im Nachhinein am schlimmsten ist, dass sie mit den Sachen, die sie gemacht hat, in unserem Freundeskreis irgendwie rumprallt. Das heißt, sie hat es auch meinen Freunden erzählt oder unseren Freunden und ich werde hier von allen einfach nur noch fertig gemacht. Warum liebst du denn diese Frau noch? Ich weiß es nicht. Ja, dann streng dich an. Wie alt bist du? 27. Was ist das für eine... Wo ist die Liebe? Was ist liebenswert? Vielleicht ist es auch einfach die Erinnerung an die Zeit. Gut, die Erinnerung ist kaputt getreten. Die ist kaputt getreten durch die vielen Jahre der schlimmen Vorkommnisse. Reden wir nicht darüber, die Erinnerung. Was ist liebenswert? Ich habe einfach die Hoffnung, oder ich hatte die Hoffnung, dass es wieder so wird, wie zum Anfang. Nach 4 Jahren? Nach 4 Jahren Fresse polieren? Ja, auch nach 4 Jahren. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, wie man sich so... Ich habe schon ziemlich viele Schläge kassiert, von daher bin ich es gewohnt geworden, immer irgendwie eine raufzukriegen. Von daher dachte ich, es gehört vielleicht einfach mit dazu. Entschuldige, ich habe gerade nicht richtig zugehört. Von wem hast du Schläge kassiert? Schon damals von meinem Vater. Früher in der Kindheit. Ich dachte, es gehört einfach zum Leben an sich dazu. Ich habe es nie anders kennengelernt. Aber doch nicht in einer Partnerschaft. Es war meine erste Partnerschaft. Ich hatte davor keine andere Freundin. Jetzt hat sie sich, sie hat die Scheidung eingereicht. Mit welcher Begründung? Weil sie einen anderen Mann hat. Und dir geht es richtig schlecht? Mir geht es richtig beschissen, ja. Vor allem, weil mich jeder aus unserem Bekanntenkreis auslacht. Und irgendwie wird keiner mehr wirklich was mit mir zu tun haben. Jeder hält mich für einfach nur einen Waschlappen, weil ich mich nicht gewehrt habe, nicht wehren konnte und weil ich mich von der Frau geschlagen habe. Und ich weiß einfach momentan nicht mehr weiter. Aber Malte, dann sieh doch mal die jetzige Situation vielleicht auch als eine ganz große Chance an für dein Leben. Da ist eine ganze Menge schiefgelaufen. Aus welchen Gründen auch immer. Du hast es schon gerade ein bisschen erklärt, du bist als Kind, hast du Gewalt erfahren, wer weiß, was alles noch geschehen ist. Jetzt hat diese Frau dich fallen lassen. Und jeder Außenstehende sagt jetzt, Gott sei Dank hat sie ihn losgelassen. Sieh das doch als Chance an, dass du dein Leben neu ordnest. Aber was ist mit unserem Sohn? Ich will meinen Sohn sehen. Aber da gibt es ja Regelungen. Das kannst du einem Rechtsanwalt übergeben, dass das eine klare Regelung findet. Diese alle 2 Wochen Besuchsrecht oder was meinst du jetzt? Sowas zum Beispiel, ja. Außerdem, das müsstest du mit einem Juristen mal beraten. Wenn die Frau dich schlägt, hat die das Kind auch schon mal geschlagen? Nein. Ich habe es zumindest nie mitgekriegt und ich denke auch nicht, dass sie es machen würde, nein. Ich weiß auch nicht, warum das Sorgerecht jetzt automatisch dann gleich an sie fallen sollte. Also, das ist eine heikle Thematik. Da gebe ich dir recht, da hätte ich auch Sorge, dass mir mein Kind entzogen wird. Aber mittlerweile sind ja schon die Rechte der Väter, vor allen Dingen, ihr seid verheiratet, nicht mehr ganz so schlecht wie früher. Das heißt, da will ich dir auch Mut machen, dass sich die Sache regeln lässt. Aber was ich ganz dringend finde, ist, dass du für dich etwas unternehmen musst. Ich möchte aber eigentlich am liebsten zu dieser Frau zurück. Ich hab die Hoffnung, dass es nochmal so wird, wie es war. So, pass auf. Und ich glaube, dass der erste Therapieerfolg sein wird, dass du sagst, um Gottes Willen, ich will nie wieder zu der zurück. Ich bin froh, dass ich weg bin von ihr. Das ist der erste Therapieschritt. Und da musst du dich auch selbst ein bisschen mit anstrengen. Also glaubst du, es wäre für mich besser, wenn ich meine Frau sozusagen aus meinem Leben komplett streiche? Ja. Und du musst dir verbieten, gebetsmühlenartig dir vorzustellen, das müsste wieder so werden wie ganz am Anfang. Das wird es nie wieder. Du hast doch das wahre Gesicht dieser Frau jetzt 4 Jahre oder 3 Jahre kennengelernt. Ja. Halte doch all das Schlechte, was du erlebt hast, gegen die schönen und sentimentalen Erinnerungen, die du mit dieser Frau verbindest. Und schon bist du auf der sicheren Seite. Geh in eine Psychotherapie, geh zu einem Psychologen. Das hast du dringend nötig, finde ich. Nicht, weil du ein schwacher Mann bist, sondern, glaube ich, weil du einfach ordentliche, professionelle, psychologische Unterstützung brauchst in der jetzigen Situation. Weil die ganze Sache vielleicht auch dazu gekommen ist, weil du vielleicht auch sehr, sehr angeschlagen bist und verletzt worden bist als Kind. So. Also glaubst du, ich sollte mir da wirklich richtige Hilfe holen und nicht nur irgendwie sozusagen mit dir darüber reden? Mit ihr würde ich überhaupt nicht mehr reden. Mit dir? Mit mir? Ich hab also, du meinst, dass ich mir professionelle Hilfe holen sollte und nicht nur mit dir drüber reden sollte? Ja, genau, so meine ich das. Ja. Ich finde, das ist ein erster Schritt, dass du jetzt hier angerufen hast und dass wir uns... Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, kann ich verstehen. Insofern ist das ja auch alles legitim. Das ist hier der erste Schritt heute Nacht. Der zweite Schritt ist, dass du gleich mit meinem Psychologen redest. Der wird dich versorgen mit entsprechenden Informationen und dann musst du es für dich organisieren, dass du in der nächsten Zeit in eine ordentliche Therapie gehst. Ja. Damit du musst ja auch Selbstbewusstsein bekommen. Ich habe den Eindruck, dass du wenig Selbstbewusstsein hast. Ich bin an sich einfach total eingeschüchtert. Ich habe keine große Lust mehr großartig aus dem Haus zu gehen, weil überall wohnen Bekannte von uns und ich ertrage diese Blicke einfach nicht mehr. Ja, vielleicht ist sogar perspektivisch, ich weiß nicht, das muss man dann beraten, perspektivisch vielleicht gar nicht schlecht, wenn du in einen anderen Ort ziehen würdest oder zumindest in eine andere Straße oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall, dass das irgendwie wirklich ein Neuanfang rundherum passiert. Ja. Was hast du gelernt? Ich bin arbeitslos, ich habe keine Ausbildung gemacht. Du hast keine Ausbildung gemacht. Das heißt, da könnte man ja nur auch einiges angehen, du bist erst 27. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Deswegen sagte ich gerade, sieh das als was Positives. Dass rundherum ein Neuanfang passieren kann, auch in Richtung vielleicht, dass du noch eine Qualifikation machst oder noch eine Ausbildung oder irgendetwas. Ja. Damit du stolz sein kannst auf das, was du dann geschafft hast, nämlich aus den Klammern dieser Frau rauszukommen. Es fällt mir aber so schwer, das alles hinter mir zu lassen. Das glaube ich. Ist ja auch alles noch ganz frisch. Ist ja auch verständlich. Aber du hast dich ja hier gemeldet bei mir. Und ich musste einfach mit irgendwem reden. Ja, und ich glaube, dir war klar, dass ich nicht sagen würde, ach, weißt du, das ist im Grunde eine nette Frau, geh doch nochmal hin. Ja. War dir wahrscheinlich klar, dass ich das nicht sagen würde. Ja, schon. Und dir war auch klar, dass ich nicht sagen würde, mach dir Hoffnung, das wird schon wieder. So. Also glaubst du nicht, dass da nochmal irgendwie was werden könnte? Nein, gar nichts. Schluss aus. Vergangenheit. Strich drunter. Weg. Problematisch ist das mit dem Kind, das muss geregelt werden, sachlich. Und dann musst du auf eigene Beine kommen. Ja. So, mein Psychologe im Hintergrund heute heißt Henning. Ja. Du legst auf und wirst gleich oder in ein paar Minuten von dem Henning angerufen und alles Weitere könnt ihr beiden Männer dann bereden. Okay. Malte, dann wünsche ich alles Gute und viel, viel, viel, viel Erfolg. Ich danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute schockierende Gewalt. Wer von euch hat schockierende Gewalt erfahren? Wer von euch hat schockierende Gewalt ausgeteilt? Noch habe ich keinen Täter hier gehabt. Wenn sich denn jemand traut. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Susanne, 24, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Susanne. Hast du schockierende Gewalt erfahren, erlebt? Ich habe 2005 zu 2006 mehrmals schockierende Gewalt erlebt. Ja. Und bin danach selber zum Täter geworden. Was hast du erlebt? Ich war 2005 zu 2006 schwanger und bin von dem Vater meines Kindes in der Schwangerschaft geschlagen worden. Hm. Das ging so weit, dass er mich mit seinen Schlägen seelisch sowie auch moralisch komplett fertig gemacht hat. Ich war total am Boden. Aber er hat dich auch körperlich misshandelt. Ja. Ja. Entschuldige, das geht mir jetzt alles gerade wieder ziemlich nah. Mhm. Und zwar war es auch so weit, dass er mit einem Messer vor mir stand und mich abstechen wollte. Und du warst schwanger? Ich war schwanger mit seinem Kind zu dem Zeitpunkt. Und es war dann auch so weit, dass meine Tochter in der Schwangerschaft ab der 31. Schwangerschaftswoche nicht mehr gewachsen ist, weil er mich halt mehrmals geschlagen und getreten hat. Er hat mich auch in den Bauch geschlagen und gebockt. Und das war dann doch ziemlich alles ziemlich grausam. Ist das Kind dann behindert zur Welt gekommen? Nein, zum Glück nicht, obwohl es die Ärzte vermutet haben. Das Kind ist Gott sei Dank gesund. Ja, das Kind ist Gott sei Dank gesund. Wie ging es dann weiter? Ich habe mich noch in der Schwangerschaft, kurz vor der Geburt, von dem Mann getrennt. Bin trotzdem weiterhin seelisch fertig gemacht worden von ihm. Warum hat er das eigentlich getan? Warum hat er dich so behandelt? Ich weiß es nicht. Ich muss dazu sagen, er war Alkoholiker. Er hat Alkohol getrunken. Ja. Und jedes Mal, wenn er was getrunken hat und es kam eine kleine Streitigkeit auf, dann hat er sozusagen aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Hat dann mir sogar noch in der Schwangerschaft unterstellt, da ist es ja dann noch schlimmer geworden, dass das Kind nicht von ihm sei und hast du nicht gesehen. Und dadurch ist es dann noch schlimmer geworden. Wie lange wart ihr vorher eigentlich zusammen gewesen? Wir haben uns vorher schon eine ganze Weile gekannt, aber sind auch erst Anfang, Mitte 2005 zusammengekommen. Also relativ kurz. Das war halt alles sehr relativ kurz. Und wir hatten uns eigentlich ein Kind gewünscht. Und dann kam es halt von jetzt auf gleich, dass ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und naja, irgendwie war das dann doch schon irgendwo ein Schock. Aber er hat sich auch, sag ich mal, am Anfang hat er sich ja gefreut. Ja. Und dann irgendwann, du sagst, dass du dich dann von ihm noch in der Schwangerschaft getrennt hast, er dich aber weiterhin seelisch fertig gemacht hat. Ja. Wie hat er das gemacht? Er hat bei mir Telefonterror gemacht zu dem Zeitpunkt. Dann ging es so weit, dass er mir bei Bekannten aufgelauert hat und mir irgendwas erzählt hat, ich soll doch zu ihm zurückkommen und hast du nicht gesehen. Das kam dann so weit, dass ich eine Anzeige gegen ihn gemacht habe, weil ich mich halt total beschissen gefühlt habe, weil ich halt auch seelisch und moralisch sowie körperlich auch fertig war. Ja. Und das kam dann zur Gerichtsverhandlung. Ja. Er hat dann auch 2,5 Jahre im Gefängnis gesessen dafür. Da kam auch noch die Körperverletzung alles dazu. Fandest du diese Strafe angemessen, die er bekommen hat? Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe heftige Gewalt erlitten, davon hast du jetzt gesprochen, und bin aber auch zur Täterin geworden. Was hast du denn getan? Ich habe danach mehrmals gegenüber Leuten die Fäuste erhoben und auch zugetreten. Es kam schon so weit, dass ich auch auf meine eigene Mutter losgegangen bin. Und wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich habe vorst Jahr auch die Freundin meines Ex-Freundes, mit dem ich vorst Jahr auseinandergegangen bin, so zusammengeschlagen, dass sie im Krankenhaus gelandet ist. Das heißt, du warst, bevor du das selbst erfahren hast durch diesen Mann, warst du eine eigentlich friedliche Frau? Ja. Du hast früher nicht die Hand anderen Menschen gegenüber erhoben? Ja. Ist das so? Du hast früher niemanden geschlagen? Nein, eigentlich nicht. Außer wenn mich jemand angegriffen hat, dann habe ich mich schon verteidigt. Aber sonst eigentlich nicht. Kam denn das öfters vor, dass dich jemand angegriffen hat früher? Ja, früher in der Schulzeit, ja. Ja. Gab es da heftige Sachen auch? Das ist heftige Ja, da gab es auch schon heftige Rangeleien, also von daher. Aber so richtig ist es in dir ausgebrochen, nachdem man das mit dir gemacht hat. Dieser Mann das mit dir gemacht hat. Ja. Und du sagst, du hast selbst die Hand deiner Mutter gegenüber erhoben. Ja. Hast du sie wirklich geschlagen? Ja. Es kam schon so weit, dass meine Mutter ein blaues Auge von mir hatte, was ich danach auch ziemlich schnell wieder bereut habe, weil ich dann halt im Endeffekt festgestellt habe, dass es eigentlich nur eine Kleinigkeit war, um was es da ging, wo wir uns gestritten haben. Ja. Oh, und wie gesagt, dann kam das eine zum anderen. Es gab eine Rangelei zwischen uns. Und wir haben uns gegenseitig geschubst, sie ist hingefallen sozusagen, gestolpert und ist genau mit dem Auge, mit der Schläfe auf eine Tischkante geknallt. Mhm. Und ich natürlich, so blöd wie ich war, habe nochmal zugehauen und habe ihr ein blaues Auge verpasst. Wie schwer war deine Mutter denn dann verletzt? Naja, sie hatte eine Platzwunde an der Schläfe und halt, wie gesagt, das blaue Auge, es war so weit, dass wir, wie gesagt, 14 Tage nicht miteinander gesprochen haben. Hast du dich bei deiner Mutter entschuldigt? Ja, ich habe mich danach auch, wie gesagt, nach den 14 Tagen, wo ich dann wusste, wie elend ihr es ging, habe ich sie dann angerufen. Aber erst nach 14 Tagen? Ja, weil sie ist halt ewig nicht ans Telefon gegangen, weil tut ja auch wirklich weh, wenn man vom eigenen Kind geschlagen wird. Du sagst gerade, du hast auch andere Leute geschlagen. Ja. Gab es da Konsequenzen? Hat dich jemand angezeigt? Ja. Ja. Ich habe jetzt momentan noch von Vorsjahr noch eine Anzeige laufen von der Freundin meines Ex-Freundes. Welche Konsequenzen gab es denn aus den Anzeigen? Ich habe schon wegen Körperverletzung ein halbes Jahr im Gefängnis gesessen. Jetzt kürzlich? Ja, vor anderthalb oder zwei Jahren war das. So. Und wie stehst du dazu, dass du dich so verhältst? Eigentlich überhaupt nicht gut. Was tust du dagegen? Ich habe jetzt, wo ich aus der Haft wiedergekommen bin, hatte ich vom Gericht die Auflage bekommen, sozusagen einen Anti-Gewalt-Kurs zu besuchen. Habe ich auch gemacht. Und seitdem habe ich mich eigentlich wieder unter Kontrolle. Also das heißt, ich schlage jetzt nicht mehr von jetzt auf gleich zu, wenn irgendwas ist. Also es sei denn, mich geht wirklich jemand an und erhebt die Hand gegen mich, dann verteidige ich mich schon, aber ansonsten habe ich mich eigentlich wieder unter Kontrolle. Eigentlich? Ja. Und wenn, du machst viele Einschränkungen, du machst dich eigentlich unter Kontrolle und wenn dann jemand auf dich zugeht, das hört man ja immer so, dann werde ich das machen. Ja. Wo war dein Kind eigentlich während der Knastzeit? Meine Tochter lebt seit 2007 bei Pflegeeltern. Die habe ich damals abgegeben, weil ich halt mitgekriegt habe, dass ich selber gegenüber anderen gewalttätig werde. Ja. Und da hatte ich Angst, dass ich irgendwann, ich muss dazu sagen, ich habe die sogenannte Borderline-Störung. Ja. Und da hatte ich halt Angst, dass ich irgendwann selber mal auf mein eigenes Kind losgehen könnte. Also war das eine Vorsichtsmaßnahme? Das war eine sogenannte Vorsichtsmaßnahme, ja. Als du gerade gesagt hast, du hast das Anti-Gewalt-Training gemacht und hast gesagt, dass es dir jetzt so einigermaßen gut geht. Wie gesagt, so ganz überzeugend klang das noch nicht für mich. Reichte dieses Training aus, dieses eine? Nein. Das glaube ich auch. Da muss noch mehr passieren. Mein Psychologe sagte mir jetzt vor kurzem erst, das ist jetzt ein Vierteljahr oder so her, Da meinte er zu mir, wir sollten jetzt den nächsten Schritt gehen wegen der Borderline-Störung, weil die ja da auch noch mit drin hängt, wegen einer Therapie für die Borderline-Störung. Hat aber im gleichen Atemzug zu mir gesagt, weil das auch das Jugendamt verlangt, dass die Therapie für die Borderline-Störung nicht innerhalb von einem halben Jahr abgeschlossen ist. Das kann Jahre dauern. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, ich habe lange überlegt. Das musst du auch. Und ich habe mich jetzt auch wirklich dazu entschieden, diese Therapie wirklich zu machen. Ja. Weil es steht für mich auch viel auf dem Spiel. Ja. Gerade wegen meiner Tochter. Besteht denn die Möglichkeit, wenn du dich und wenn du deine Erkrankung im Griff hast, dass das Kind nochmal zu dir zurückkommt oder bleibt es ganz immer bei den Pflegeeltern jetzt? Also es ist eine Ausweichmöglichkeit gewesen damals. Mhm. Und das Jugendamt hat mir jetzt, wie gesagt, die Auflage gegeben, wenn ich die Therapie nicht mache, dann bleibt das Kind in der Pflegefamilie. So, das ist doch eine tolle Motivation, jetzt die Therapie zu machen. Du machst es für dich, du machst es für dein Kind. Ja. Du machst es auch dafür, dass du deinem Kind, wenn das mal erwachsen ist, dann kannst du sagen, mir ging es damals ziemlich schlecht, aber ich habe alles Menschenmögliche unternommen, damit es mir wieder besser geht und dass wir wieder einen guten Kontakt haben. So musst du es sehen und so musst du dich auch motivieren. Ja. Insofern bist du ja auf dem richtigen Weg. Das klingt ja schon mal ganz gut. Genau, und das ist das, wovor ich eigentlich bis jetzt Angst hatte, wegen der Therapie, weil ich sehe meine Tochter einmal im Monat. Mhm. Oh, und wie gesagt, ich habe eigentlich bis jetzt die Angst gehabt, dass wenn ich zu der Therapie gehe halt, dass mein Kind mir dann wirklich fehlen tut. Aber jetzt habe ich mir, wie gesagt, wirklich überlegt, es zu machen. Ja. Aus dem einfachen Grund, ich möchte die Kleine irgendwann wieder haben. So, das ist doch ein Wort. Ja, das ist doch ein Wort. Das finde ich einen guten Entschluss. Da möchte ich dich wirklich bekräftigen, Susanne, dass du das auch wirklich durchziehst. Ja. Hast eine ganze Menge mitgemacht jetzt. Ja. Und jetzt kriegst du die Kurve dann noch. Ja. Und in der Hoffnung, dass in einer gewissen Zeit, wenn die Therapie erfolgreich war, dass du mit deinem Kind wieder zusammenkommst und das alles friedlich verläuft. Ja. Danke für deine offenen Worte, dass du auch so offen über deine Gewalt gesprochen hast. Das macht ja auch nicht jeder und manche schämen sich da ja auch. Und ich kann bloß jeden, wenn ich das noch sagen darf, ich kann bloß jeden raten, der zuhört, der selbst Gewalt ausübt, hört auf mit der Scheiße. Ich sehe selber, was man dadurch für Probleme hat. Okay. Ich habe jetzt, wie gesagt, selber noch eine Anzeige laufen. Und das ist alles nicht schön. Und das ist alles wirklich nicht schön. Also die Message ist rübergekommen. Ich bin sehr froh. Ja, die Botschaft ist rübergekommen, Susanne. Ich danke dir sehr herzlich. Ich gehe davon aus, du hast einen Psychologen, bist in guten Händen. Oder möchtest du mit meinem Psychologen auch noch mal ein paar Worte reden? Es wäre nett, ja. Sehr gerne. Biete ich dir an, dann legst du auf und wir melden uns gleich. Ja. Okay? Ja, ist alles, okay. Alles Liebe wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 1.41 Uhr haben wir. Und wir machen weiter mit Sarah, die ist 26. Hallo Sarah. Hallo Domian. Hallo Sarah. Schockierende Gewalt. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Schockierende Gewalt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Ja, ich rufe an, weil ich eigentlich schon immer mal mit dir drüber sprechen wollte und jetzt hatte ich quasi gerade, klingt komisch, aber quasi Kennenlerntag mit dem Täter. Das ist jetzt schon 9 Jahre her, muss man dazu sagen. Mhm. Und ich bin gestern, also am 8. September 26 geworden. Und an dem Tag habe ich den halt auch vor 9 Jahren kennengelernt. Jetzt erklär uns mal, um was es geht. Noch habe ich es gar nicht verstanden. Ach so, ja, das ist mein Ex-Freund. Ich war damals in England auf einer Schule. Vor 9 Jahren? Genau. Ja. Und bin da 17 geworden und habe den kennengelernt und... Wie alt war der damals? 18. Ja. Und... habe mich in den verliebt, habe auch nicht so weiter über seine sozialen Hintergründe nachgedacht oder ob der jetzt der Richtige sein könnte oder nicht. Mhm. Und bin da dann halt irgendwie so reingerasselt und das war erst ganz nett. Und nach ein paar Treffen kam es dann schon dazu, wir waren Eislaufen und waren auf dem Rückweg und es war eigentlich eine ganz belanglose Situation, dass er meinte, er möchte lieber in den einen Fastfood-Laden und ich sagte dann intuitiv, nö. Was möchte er? Ich habe mich verstanden. Was wollte er? Er möchte gerne in den einen Fastfood-Laden. Ich glaube, er wollte gerne zu Burger King. Ach so. Und ich entgegnete, dass ich lieber zu McDonald's möchte. Mhm. Und da hat er mir dann auf einmal eine saftige Ohrfeige verpasst. Ach. Und ich muss dazu sagen, ich habe vorher noch nie Gewalt erfahren. Also auch von meinen Eltern nicht. Nie einen Klaps oder nur, irgendwas. Nur weil du wolltest genau, zu McDonald's nur, weil oder ich widersprochen habe. Weil du widersprochen hast. Genau. Eine saftige Ohrfeige. Ja. Und dann? Also ich habe erstmal gar nicht reagiert, weil ich das nicht kannte und weil ich komplett neben mir stand und das halt auch gar nicht begriffen habe, was da gerade passiert ist. Mhm. Es war halt für mich schon schlimm, das. Und ja, klar. Bin dann aber nach Hause gefahren und also ins Internat, wo ich ja damals gewohnt habe. Also ihr seid ja in keinen Fastfood-Laden gegangen? Nein, wir waren dann, ich bin halt erst einfach hinterhergedackelt und dann waren wir da und dann stand ich da. Ich weiß, dass ich gar kein Wort mehr gesprochen habe. Das ist das, was ich mich noch erinnere. Und dass ich halt einfach wirklich das nicht begriffen habe und er dann irgendwie noch genervt war und ich dann irgendwann gegangen bin. Ja. Dann habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, aber dann kam das Klassische, dass es ihm leid tat. Und er hat mich dann angeschrieben. Ich muss dazu sagen, dass ich halt sehr neu in England war. Ich war da auch gar nicht ganz freiwillig. Ich war da quasi hingeschickt worden und hatte halt noch keine Freunde und keinen Anschluss und nichts. Das heißt, der Kontakt wurde dann weitergeführt von dir? Genau, ich habe mich dann wieder mit ihm getroffen und dann passierte das noch so 3-mal. Immer Ohrfeige wegen irgendwelcher Sachen, die ihm nicht gefallen haben. Genau. Und als dann beim dritten oder vierten Mal eine Faust im Gesicht landete, habe ich dann halt beschlossen, dass ich mich trennen muss. Mhm. Weil ich halt inzwischen dann auch schon mich auch anderweitig wohlgefühlt habe da. Hat er denn die Trennung damals dann einfach so hingenommen? Ja, das war dann das Problem. Die Trennung ist ja das, weshalb ich dann quasi anrufe. Ich habe mich dann halt mit ihm getroffen und bin halt zu ihm gefahren. Das war wahrscheinlich ein Fehler, aber ich war halt auch erst 17, muss ich auch sagen. Mhm. Und er wohnte noch bei seinen Eltern, aber die waren eigentlich nie da. Und wir saßen dann beide in seinem Zimmer und haben geredet. Und dann habe ich gesagt, ich gehe dann jetzt. Hat er gesagt, nein, ich kann nicht gehen. Und dann haben wir uns gestritten und das lief dann so weit, dass er mich irgendwann gegen die Wand geschubst hat. Und ich halt so gefallen bin, dass ich in die Tür gefallen bin und er dann mit der Tür immer gegen mich getreten hat. Mhm. Als ich da auf dem Boden lag, dann auch auf mich eingetreten und eingeschlagen. Aber die Eltern waren im Haus? Nein, die waren nicht da. Also der Vater war sowieso, der ist nach Hongkong irgendwie durchgebrannt mit einer neuen Freundin. Das heißt, du hattest da auch Todesangst? Ja, und dann bin ich irgendwann ein Stockwerk tiefer ins Wohnzimmer. Hast du den Mut gehabt, währenddessen zu schreien? Ja, schon. Aber ich kann nicht einschätzen, ob es laut war oder nicht. Ich habe es eigentlich als relativ leise in Erinnerung. Wie ging es dann weiter? Dann bin ich halt ein Stockwerk tiefer und dann hat er mich aber doch noch auf der Treppe auch noch erwischt. Also ich wollte ins Wohnzimmer und da waren so Stufen vom Flur im Erdgeschoss ins Wohnzimmer nochmal herab. Da hat er mich dann von hinten geschubst, sodass ich die runtergeflogen bin und hat mich dann auch mit dem Messer bedroht und mich dadurch auch gezwungen, dass ich mit ihm schlafe noch. Und ich habe mich aber gewehrt, wodurch ich auch bis heute im Brustbereich und am Bein Stichwunden habe und am Arm auch Schnittwunden. Das heißt, der hat dich vergewaltigt? Genau. Du hast dich gewehrt und während der Vergewaltigung hat der dir Stichwunden zugefügt? Weil ich mich halt doch sehr gewehrt habe, versucht habe. Während der Vergewaltigung hat er das getan? Ja. Mein Gott. Und da liegt natürlich die Angst ganz nahe, der sticht auch gleich ins Herz. Ja, also ich habe wirklich, ich weiß, dass ich auch den Gedanken hatte, ob ich nicht aufhören sollte, mich zu wehren und in der Hoffnung, dass ich dann nicht überlebe. In der Hoffnung, dass du nicht überlebst. Genau, weil ich habe halt die ganze Zeit gedacht, du musst weglaufen. Das war halt so, glaube ich, wahrscheinlich dieser Menscheninstinkt. Du musst alles tun, um hier wegzurennen. Und gleichzeitig weiß ich, dass irgendwann auf einmal der Gedanke war, vielleicht, jetzt ist es soweit, dass du vielleicht eher sterben solltest. Weil das eine Erleichterung für dich in dem Moment gewesen wäre. Ich hatte einmal, weiß ich, dass der Gedanke mich durchzuckte, das wirst du nie wieder los. Ach so. Um ihm damit eins auszuwischen. Nee, halt dieses Ich verstehe. Wenn ich jetzt hier rausgehe und lebe, das ist ja Wahnsinn. Werde ich das nie wieder los. Dass in einer solchen extremen Situation einem solche Gedanken durch den Kopf zu sausen. Aber es war halt so, ich habe versucht, irgendwie vorher habe ich immer gedacht, du musst klar bleiben, weil du musst hier weg. Wie endete das Ganze denn dann? Ich bin irgendwann rausgerannt. Dann hat er von dir abgelassen? Ja, er hat halt zwischenzeitlich irgendwie ich weiß nicht genau, wie das kam, aber es war irgendwie ein Moment und ich hatte das darauf gesetzt und so war es dann auch, dass er draußen nicht hinterhergerannt ist, weil er halt dann doch es war zwar ein alleinstehendes Haus, aber er wohnte, wie gesagt, Gott sei Dank bei seinen Eltern, sodass ich wusste, vor seinen Nachbarn würde er nicht draußen. Bist du dann zur Polizei gelaufen? Nee, die wohnten an so einer Bad Wendehammer und das war, wo ich halt immer mit dem Bus hingefahren bin, das wusste ich, dass da die Bushaltestelle hin und irgendwie bin ich dann zu so einem Taxistand, wie es sie in England gibt, die halt bei den Bushaltestellen in der Nähe sind, gelaufen. Bin in ein Taxi und der Taxifahrer, weiß ich, dass der sowas meinte, wie er glaubt, er ist das falsche Transportmittel. Und ich ihm gesagt habe, er muss fahren. Wohin sollte er fahren? Ich habe erst gesagt, er soll mich nach Hause fahren. Ich weiß, dass ich erst wirklich kurze Zeit ganz ruhig war und gesagt habe, nach Hause und ihm auch die Adresse genannt habe. Aber wo ging es dann hin letztendlich? Er meinte halt, ich muss ins Krankenhaus und wir hatten aber ein Schulkrankenhaus. Und da hat er mich dann auch abgesetzt. Das heißt, du bist dann ärztlich versorgt worden? Genau. Und ist es dann zu einer Anzeige gekommen? Also ich muss dazu sagen, dass ich mich an die ersten zwei Tage danach nicht erinnere. Gar nicht erinnere. Mhm. Also so schockiert. So Tag wach. Also ich könnte nicht das nicht auseinanderhalten. Du hast denn dann sicher da auch im Krankenhaus gelegen? Genau. Ja. Mhm. Und dann war es, und dann kam halt auch eine von der Polizei, um mit mir zu sprechen. Also ich habe schon zu ihrem Kollegen gesagt, dass ich glaube, es war aber eine Polizeipsychologin oder so, weil es halt, die hatte keine Uniform an oder so. Aber ich habe halt gar nichts gesagt. Und sie hat dann im Endeffekt halt gesagt, sie können nichts machen, wenn ich nichts sage. Mhm. Wir machen mal jetzt einen kleinen Sprung, Sarah. Ist es letztendlich dann zu einer Anklage gekommen? Nein, ich weiß, dass er später wegen anderer Dinge im Gefängnis war. Ja, jetzt hast du gerade am Anfang was ganz Merkwürdiges gesagt. Du hast den jetzt wieder getroffen? Nein, wir hätten jetzt kennenlernen. Und das habe ich halt als Zeichen gesehen bei dir mal anzusehen. Ach so, ich verstehe. Ich dachte, weil das Thema ausgerechnet jetzt kam und ich ihn damals Ich verstehe. Wie erklärst du dir im Nachhinein, dass du damals nicht die Kraft hattest, Anzeige zu erstatten? Weil ich immer Angst habe, zu viel Aufhebens zu machen. Obwohl man dir sowas Schlimmes angetan hat. Ja, ich wollte eigentlich immer so, nicht so viel Aufstand oder Umstände. Oder also so denke ich immer. Vielleicht auch Angst vor der ganzen Maschinerie, die da auf einen zukommt. Also ich wollte halt auch nicht mit meinen Eltern damals drüber sprechen, auf gar keinen Fall, weil ich wusste, dass sie mich gerade dahin geschickt haben, auch quasi gegen meinen Willen, und ich aber ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe irgendwo. Das heißt, die Eltern haben das gar nicht richtig erfahren, was da passiert ist. Und ich halt dachte, die machen sich unendlich Schuldvorwürfe, wenn sie wissen, ich wollte nicht nach England auf dieses Internat und dann passiert das und... Hast du es denen nie erzählt? Ich weiß, dass sie irgendwann mal eine Vermutung hatten, aber es kam im Endeffekt nicht dazu. Ich weiß, dass ich es ihnen erzählen wollte, als ich zurückkam. Das ist ja Wahnsinn. Aber halt in echt, aber dann ist mein Vater sehr schwer an Krebs erkrankt. Dann hast du es nicht mehr gemacht. Ja. Aber der Polizei damals in England, denen war klar, dass da eine Vergewaltigung vorgelegen hat. Ja, das war denen klar. Also die haben das auch dokumentiert, aber sie haben halt gesagt, sie können nichts. Ist klar. Du hast nicht den Namen genannt. Ich habe auch nichts gesagt, was passiert ist. Jetzt also Das ist ein Wunder, wenn man mich kennt. Also mein bester Freund, der hört zu, den möchte ich auch gern grüßen. Der hat, der wird sagen, es ist ein Wunder. Ich habe eine Woche kein Wort gesagt, also über eine Woche. Jetzt hast du mir das gerade und uns allen hier sehr anschaulich geschildert, was dir damals Schlimmes passiert ist vor 9 Jahren. Ja. Mit wem hast du denn innerhalb dieser 9 Jahren mal darüber gesprochen? Ich habe, als ich dort noch in England, habe ich später mit zwei Freundinnen gesprochen. Mhm. Die haben das gemerkt, weil dieser damalige Freund mich einmal versucht hat, noch in der Schule aufzusuchen. Mhm. Und ich derartig in Panik ausgebrochen bin und kurz davor war, aus dem Fenster zu springen. Es war nur erster Stock, also nicht um mir das Leben zu nehmen, sondern weil ich die Schulleiterin, die unsere Betreuerin kam halt rein und meinte, da ist Besuch. Und hast du denn jetzt in Deutschland dann noch jemanden was davon erzählt? Ja, es wissen meine engsten Freunde. Ja. Du warst aber in Deutschland auch nie in psychologischer Betreuung. Doch, ich war später bei dem Weißen Ring. Ah ja. Da hat mich dann eine Freundin hingezogen, weil es bei mir so war, dass ich angefangen habe, diese Schnittwunden am Arm, die ich von ihm hatte, überzuritzen, indem ich halt gehofft habe, also ich wollte mir nicht selbst groß wehtun, aber ich wollte halt seine nicht mehr sehen quasi. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten, ich rufe deine Eltern an oder du gehst zum Weißen Ring. Sarah, das fand ich jetzt sehr tapfer von dir, dass du das uns alles so erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, wenn man das nochmal alles so plastisch berichtet, kommt das auch alles nochmal so hoch. Für mich ist es halt einfach sehr wichtig, dass ich sage, es geht mir nicht damit wirklich gut, aber ich bin an und für sich schon ein glücklicher Mensch. Ich habe auch jetzt bin ich gerade Single, aber ich habe auch sonst in Beziehung ein gutes Sexualleben gehabt. Darf ich dir denn trotzdem noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, gerne gleich. Auf jeden Fall wollte ich halt sagen, dass ich jedem Mädchen, dem irgendwas passiert, sagen möchte, dass sie irgendwann wirklich wieder sehr glücklich auch sein kann und auch wieder ein gutes Leben haben. Und das zwar stimmt, dass sie es nie vergessen wird und dass es einen für immer prägt, aber das ist nicht... Sarah, Ich danke dir für dein Vertrauen. Und du wirst von uns zurückgerufen, wenn du es gleich auflegst. Vielleicht dauert es noch ein paar Minuten, aber dann ruft dich mein Psychologe, der Henning, an. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Alles Liebe. Gute tschüss. Nacht, Tomian. Ja, gute Nacht. Tschüss. Und um 1.55 Uhr begrüße ich herzlich Ali. Und Ali ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ali. Hallo. Ja. Halt mal den Hörer ein bisschen klarer. Ja, hallo. Ja. Hast du schockierende Gewalt erlebt oder hast du... Ja, also ich bin hier, ich komme aus Berlin. Ja. Ich bin ein richtiger Straßenjunge gewesen. Ja. Und... Das heißt, du hast ausgeteilt? Ja, ich habe ausgeteilt, eine Menge sogar. Ich bin so ab, mit 14 hat es so bei mir angefangen. Mhm. So in der Schule, ich habe selber am Anfang Schläge bekommen, davor. Ja. Ich habe immer Schläge bekommen, ich habe immer auf die Fresse bekommen. Ja. Dann auf, irgendwann mal, ich habe dann die Schule gewechselt. Mhm. Als ich die Schule gewechselt habe, ich habe mir gedacht, keiner wird mir mehr auf die Fresse hauen. Mhm. Jetzt halte ich mal aus. Und genau am zweiten Schultag, so an der neuen Schule, kam dann einer, hat mich angemacht. Da habe ich ihm einen auf die Fresse gehauen. Was heißt denn, was heißt angemacht? Der hat mich blöd angeguckt, der war so, er hat mich so als Opfer dargestellt, er hat sich lustig über mich gemacht. Das ist mal verrückt, wenn ich das mal höre, mit dem angemacht. Darf man nicht mal gucken? Nein, er kam ja zu mir, er hat mich vor der Klasse lächerlich an diesem Tag gemacht. Okay, was hast du mit ihm gemacht dann? Ich bin dann aufgestanden, ich hab ihn dann gefragt, wenn er ein Problem mit mir hat. Er hat gesagt, ja, so, du bist neu, du musst auf mich hören. Ich hab gesagt, aber ich muss auf jemand hören. Hat er mich geschubst, dann habe ich ihn reingehauen. Dann habe ich die ganze Zeit ihn draufgeschlagen. Wenn ich mal konnte, dann hat mich die Lehrerin... Ah, halt mal den Hörer irgendwie anders. Ich höre dich nicht gut. Halt dir mal ein bisschen mehr besser. Ja. Ja, so ist besser. Ja. Ja, genau. Dann kam die Lehrerin, hat uns auseinandergenommen. Mhm. Und so am nächsten Tag kam er dann zu mir, hat sich entschuldigt. Und dann hat es angefangen bei mir. Ich fand das cool. Mhm. Und so. Dann, eine Woche später, hatte ich wieder Probleme. Also, du hast es ganz oft getan. Du hast ganz oft Leute zusammengeschlagen. Ja, und dann kamen die Leute zu mir, haben sich mit mir angefreundet. So, dann waren wir in der Clique so von 5 Leuten. Also eine Gang, richtig? Ja, und aus diesen 5 Leuten wurden wir so mit 9. Klasse, 10. Klasse wurden wir dann so um die 30, 35 Leute. Nicht nur aus der Schule, aus anderen Schulen. Ja. Wenn wir dann auf der Straße mal Probleme hatten, haben wir uns gegenseitig angerufen. Dann kam die ganze Clique so, dann waren wir um die 15, 20 Leute, haben dann einen zusammengeschlagen. Warum habt ihr die Leute zusammengeschlagen? Nein, wenn es mal Probleme gab, so wenn... Ich hatte gerade am Anfang, ich weiß nicht, ob du gehört hast, am Anfang Karl. Karl hat erzählt, dass er einfach so von 8 Leuten zusammengeschlagen wurde, weil er keine Zigarette hatte. Habt ihr solche Sachen auch gemacht? Nein, so einfach so von nichts haben wir nichts gemacht. Mhm. Also wenn uns jetzt jemand komisch angeguckt hat oder wenn jemand dachte, der ist richtig der Krasse, kamen wir da mit unseren 8 Leuten. Nein, nicht 8 Leute, wir waren sogar mehr, 15 Leute haben wir geschlagen. Also das heißt nicht, dass wir auch nicht mal Schläge bekommen haben. Aber ich wie feige, ne? Wie feige, ne? Mit 8 Leuten auf einen drauf zu gehen. Weißt du, wie schwer verletzt die Leute manchmal waren? Ja, aber die haben einen auf groß getan. Und große Leute haben wir nicht gemacht. Oder von mir, Freunde wurden sogar vor mir abgestochen. Und dann so hier in Berlin, das hat mich... richtig hart gemacht, die Straße. Wie ist es heute, Ali? Du bist 23. Bist du aus der Szene raus? Ja, ich bin aus der Szene raus. Warum? Ich kam in den Knast. Wie lange? 2 Jahre. Aber nicht wegen Körperverletzung, nicht so. Ich war 2 Jahre drinnen, wegen räuberischer Erpressung. Mhm. Und jetzt passieren solche Sachen nicht mehr? Also mit mir nicht, ich mach das nicht mehr. Kannst du es begründen, warum? So, ich kam ja in Haft und man hat mir dann dort geholfen. Achso. Die Aggression und so. Ich hatte dann da Gespräche mit ein paar Psychologen. Hast du denn noch Kontakt zu den alten Freunden und Kumpels? Ja, mit denen habe ich auch Kontakt. Die meisten haben sich, wurde abgeschoben zum Beispiel. Der andere ist verheiratet jetzt. Ein anderer Freund sitzt immer noch im Knast. So, die meisten haben sich jetzt so mit dem Alter getrennt. Bereust du das, was du damals gemacht hast? Ja, ich bereue zum Teil ein paar Sachen, aber... So, was soll ich machen? Und die meisten Sachen habe ich auch unter Drogen gemacht. Ich habe auch Teledin genommen, das ist so ein Medikament, das hat ich weiß. So, so, das ist ein eigentlich starkes Schmerzmittel. Ja, ich weiß, das war krass. Viel ja. Aggression hochgebracht. Adi, meine Sendung geht gleich vorbei. Ich würde gerne nochmal dich kurz sprechen. Wir rufen dich gleich nochmal an nach der Sendung. Du legst mal bitte auf, ja? Okay. Okay, bis gleich. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen und Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. Offene Themenrunde ab 0 Uhr könnt ihr anrufen im Einzelfeld.